Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 204, an Goethe, Jena, den 5. August 1796. Matthison ist heute hier durchgereist. Er kommt unmittelbar aus Italien über Triest und Wien. Seinen Versicherungen nach soll die Reise nach Italien nicht so bedenklich sein. Er glaubt, den Weg von Triest nach Rom über Ancona sollte keine Schwierigkeit haben. Es ist ihm selbst auf der Reise keine Unannehmlichkeit begegnet, und aufgehalten wurde er bloß in Nürnberg, wo es an Pferden fehlte. Wenn es also binnen 3-4 Wochen entschieden würde, ob sie für Haus und Herd nichts zu fürchten haben, so wäre die Reise doch noch nicht aufzugeben. Auch Hirt hat Italien verlassen. Matthison hat sich in Wien von demselben getrennt. Doch sagt er, Hirt würde auch hierher kommen. Von Meiern wusste er nicht mehr zu erzählen, als wir wissen, und überhaupt hat er nicht viel Neues über die neuesten Ereignisse zu erzählen gehabt. Ich sende Ihnen hier eine Anzahl ernsthafter Xenien, die ich, aus den ihrigen und den meinigen gemischt, in einen Strauß zusammengebunden habe, damit doch auch in Absicht auf die ernsthaften Stücke die Idee einiger beiderseitigen Vereinigung in etwas erfüllet werde. Haben Sie die Güte, das Manuskript anzusehen und zu bemerken, wo Sie etwas anders wünschen. Fänden Sie keine Erinnerung zu machen, so erbitte ich mir das Manuskript mit retournierendem Botenmädchen zurück, um es gleich an Göpfert zu geben. Von andern Sachen das nächste Mal, ich bin nicht allein. Möge Sie dieser Brief heiter und beruhigt finden. Bei mir ist alles wohl, und meine Frau lässt Sie herzlich grüßen. S.C.H.